Das fünfte Sportturnier des Gesundheitswesens wurde am 20. April in der Pyongyanger Sporthalle feierlich eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahm der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, zusammen mit den Funktionären des betreffenden Bereiches und des Gesundheitswesens, den Wettkämpfern des Gesundheitswesens und den Lehrern und Studenten der Medizinischen Hochschule Pyongyang an der Kim Il-sung-Universität teil. Das Turnier wird in der Pyongyanger Sporthalle und weiteren Sporthallen, Stadien und Sportparken in der Stadt Pyongyang und den Bezirken in zwei Gruppen geteilt ausgetragen. Die Sportarten sind Basketball, Volleyball, Tischtennis, Tauziehen und so weiter. Nach der Eröffnungsfeier fand eine Parade der Wettkämpfer statt. Anschließend gab es das Herrenvolleyballspiel zwischen den Spielern des Krankenhauses Kim Man-ju und der Pyongyanger Entbindungsklinik und ein Musterspiel der Taekwondo-Mannschaft des koreanischen Taekwondo-Komitees.